Außerdem erhält der Gefangene im SCI Mahanoy-Gefängnis keine Ernährung, die für einen Patienten mit seinem Herzproblem sowie seiner altersbedingten Diabetes geeignet wären. Mumia hat stark an Gewicht verloren und er hat in den vergangenen Wochen alle Haare verloren und seit mehreren Jahren bereits massive Hautprobleme, die aktuell so schlimm sind, dass sie ihn sogar am Schlafen hindern. Mumia Abu-Jamal wird am 24. April diesen Jahres seinen 70. Geburtstag begehen. Das wäre dann der 42. Geburtstag in Haft. Die beste Gesundheitsfürsorge für Mumia Abu-Jamal ist natürlich Freiheit. Daran arbeiten viele Menschen seit langer Zeit und ohne Unterbrechung. Aber auch bevor das Ziel erreicht ist, ist es wichtig, dass er eine geeignete Gesundheitsfürsorge erhält, dass er überhaupt noch in der Lage ist, seine Freiheit zu erleben. Und möglicherweise wird ihm die Solidaritätsbewegung da in naher Zukunft bei der Durchsetzung dieser Versorgung helfen müssen. Praktische Vorschläge dazu werden derzeit in den USA vorbereitet. Wir empfehlen allen Hörerinnen und Hörern, sich ab und zu mal auf der Webseite freiheit-für-mumia.de umzuschauen. Im Internet gibt es keine Umlaute, deswegen wird für mit OE geschrieben, also freiheit-für-mumia.de. Und natürlich gibt es auch viele deutschsprachige soziale Medien, die sich mit Mumia Abu-Jamal beschäftigen. In naher Zukunft wird das dort Thema sein, welche Behörden in den USA angeschrieben, angefaxt oder angerufen werden können oder auch eine E-Mail geschickt werden kann mit Texten, die eben eine adäquate Gesundheitsfürsorge für Mumia Abu-Jamal fordern, was erstmal krankheitsbedingte Ernährung erfordern würde. Ein Diabetiker solche Nahrung zu verweigern, ist an sich schon Folter. Und einen Menschen, der eine Herzoperation gehabt hat, mit gehärteten Fetten zu bombardieren, ist natürlich auch Folter. Und die lange verschriebene, aber bis heute nicht erfolgte Therapie, die er nach seiner OP 2021 hätte machen sollen, diese Forderungen werden zentraler Inhalt sein. Aber wie das genau passiert, schaut euch das bitte auf der Webseite freiheit-für-mumia.de an oder eben auf den entsprechenden sozialen Medien. Wir werden natürlich berichten, sobald wir genaueres wissen. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Im Zusammenhang mit dem gerade Gehörten möchte ich alle Berliner und Potsdamer Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam machen, dass es auch eine hoffentlich große Demonstration für Mumia Abu-Jamal geben wird. Und zwar am 24. April, das ist noch eine Weile hin, aber da wird Mumia 70 Jahre alt und es gibt zwei Proteste dort. Der eine ist eine Fahrraddemo, die geht in Neukölln, Berlin-Neukölln los am Syndikat an dem Tag. Das ist ein Mittwoch um 18 Uhr vor dem Syndikat in Neukölln. Das ist in der Emser Straße nahe dem S-Bahnhof Hermannstraße. Man fährt dann durch die Berliner Innenstadt zur US-Botschaft und dort findet um 20 Uhr eine Kundgebung statt, auch mit Reden und Live-Musik und allem Möglichen. Celebrating 70 Years of Mumia Abu-Jamal heißt das da. Und natürlich wird da die Gesundheitsversorgung für ihn Thema sein, da bin ich mir ganz sicher. Könnt ihr schon mal schauen, gibt es auch auf diversen sozialen Netzwerken eures Vertrauens oder auf der von mir vorhin erwähnten Webseite freiheit-für-mumia.de. Also merkt euch das schon mal vor, Mittwoch, 24. April, abends alle auf die Straße für Mumia Abu-Jamal. Put your hand up. FBI abhors, the tribal chairman high goons to incite the wars at Pine Ridge and 7-3, their wickedness wounded me, imagine what they directed toward aim at wounded knee, Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipes flagrant with no investigation, the world's watching, I tell them to take caution, distortion of facts got the POW exhausted, broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brothers stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI stole almost thousands of pages of documents in this case, claiming in many instances that disclosure would compromise the national security. In the absence of such disclosure, no further efforts in a new trial are possible. Peltier Ted on my left arm. For every time the left arm, people are senseless, puddle the blood, death's hard. On these unfree followers that have to swallow words, they'll see the relationship to swallow them birds fly free. Inside of me, your books, prison writing really affected me, protected me from my own mental prison. Sentimental journey of a beautiful soul arisen. I see you in visions much longer than long division. I cry for you in the pawn of wrong decisions. One day you will walk through these walls in the physical. Know the love of men and visit you, but we need you to visit too. When you do, the sky will still be blue. We'll still be going through what we're still going through. I love you, and I wanted to say aloud that I pray that you get out today or any day now. FBI operations were directed towards the destruction of humans, grassroots support to the urban and reservation communities containing the survivors of America's wars against its indigenous population on the last 400 or more years. Particular emphasis was directed by the FBI towards the descendants of the Lakota, who stopped the campaign of slaughter by General Armstrong Custer and the 7th Cavalry, who now reside on the Pine Ridge Indian Reservation and some of the surrounding reservations. FBI operations against AIM began with surveillance of peaceful demonstrations for people calling for the enforcement of treaty rights, for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care, and for justice in America's courts. Am 6. Februar 2024 jährte sich zum 48. Mal die Verhaftung von Leonard Peltier, einem indigenen politischen Gefangenen in den USA. 48 Jahre Haft. Für einen nicht bewiesenen Mord, für eine Kriminalisierung einer indigenen Organisation, dem American Indian Movement, für die Leonard Peltier stellvertretend eingesperrt wurde, und das im sogenannten Land der Freien. 48 Jahre Haft. Auch nach dieser langen Zeit gibt es immer noch Menschen oder immer wieder Menschen, die das nicht hinnehmen wollen, und so gab es im Rahmen eines internationalen Aktionstags, der hauptsächlich in Europa stattfand, Proteste vor US-Konsulaten und Botschaften oder kulturellen Einrichtungen. Eine davon in Berlin. Ich war mit dem Mikrofon vor Ort und ihr hört in den nächsten Minuten, was dort zu hören war bzw. gesagt wurde. All, free Peltier, free them all, brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all. Wer ist Leonard Peltier? Leonard Peltier wurde am 12. September 1944 in North Dakota geboren und stammt von Ojibwei, Chippewa und Dakota Sioux ab. Leonard Peltier erging es wie vielen indianischen Kindern in den USA und in Kanada. Er wurde von Regierungsangestellten von zu Hause abgeholt und gegen seinen Willen und gegen den Willen der Familie in eine Internatsschule des Bureau of Indian Affairs gesteckt, kurz BIA. Dies bedeutete, gewaltsam aus Familie und dem bisherigen Leben herausgerissen zu werden. Dort wurden ihnen die Haare kurz geschoren, sie wurden in Schuluniformen gezwungen, es wurde ihnen verboten, in ihrer Sprache zu sprechen und ihre Lieder zu singen, ihr Glauben zu praktizieren. Durchgesetzt wurden diese Geh- und Verbote mit brutalster physischer und psychischer Gewalt, mit Entwürdigung, sexueller Gewalt und Freiheitsentzug. Leonard Peltier bezeichnete die Jahre in dieser Schule als seine erste Haftstrafe. 1957 kehrte er wieder in die Reservation zurück. Zu dieser Zeit wurden alle indianischen Reservate aufgelöst und die dort lebenden Indianer sollten alle umgesiedelt werden. Das Ziel war eine Zwangsassimilation. Die eigentliche Politisierung erfuhr Peltier durch die Medienberichte. Fernsehbilder, die Polizisten zeigen, die indianische Demonstranten auf Frauen und Kindern mit Knüppel blutig schlugen, misshandelten, erniedrigten, rüttelten ihn wach. Wie viele andere Menschen in Nordamerika engagierte er sich ab den 60er Jahren mehr und mehr im Kampf für Bürger-, Menschen- und Indianerrechte. In den USA entstand 1968 das American Indian Movement, kurz AIM. Red Power wurde zum Kampfruf der Native Americans gegen jahrhundertelange Unterdrückung und den fortgesetzten latenten Genozid an den Ureinwohnern Amerikas. Er besetzte gemeinsam mit indianischen Aktivisten 1970 Fort Lawton bei Seattle. 1972 schloss sich Peltier dem AIM an und nahm unter anderem am March of the Broken Treaties in Washington teil.

Dabei bedienten sich Polizei, Geheimdienste und Justiz der gleichen geheimdienstlichen Instrumente namens COINTELPRO wie bereits zuvor bei der Zerschlagung der Black Panther Party und anderer sozialrevolutionärer oder auch nur bürgerrechtsengagierter Gruppen. Brick by brick, wall by wall, free Peltier, free them all. Brick by brick, wall by wall. Free Peltier, free them all. Brick by brick, wall by wall. Free Peltier, free them all. Hier ein Artikel aus der Jungen Welt. Leonard Peltier, 2024. Zwischen unmenschlichen Haftbedingungen und Hoffnung auf Freiheit. Für den 79-jährigen, seit vielen Jahren gesundheitlich schwer gezeichneten indigenen politischen Gefangenen oder Gefangenen der Politik, wie es am 18. Januar sein Anwalt Kevin Sharp bei einem Online-Meeting von Europe for Peltier 2024 nannte, beginnt am heutigen 6. Februar sein 49. Jahr in Haft. Nach Peltiers Auslieferung aus Kanada an die USA und seiner Verurteilung zu zweimal lebenslänglich für eine Tat, die ihm bis heute niemals nachgewiesen konnte, und von der Peltier selbst sagt, er habe sie nicht begangen, ist seine bis heute anhaltende Haft eine Odyssee des Grauens. Zahlreiche Transfers von Hochsicherheitsgefängnis zu Hochsicherheitsgefängnis quer durch die USA. Isolationshaft, körperliche Attacken durch Mithäftlinge bis hin zum Mordkomplott, unterlassene sowie unzureichende medizinische Versorgung, Erschwerung sozialer Kontakte, wiederholte Ablehnung von Begnadigungen oder neue Verfahren, bis hin zu heutigen Situation permanenten Lockdowns in der Haftanstalt Coleman 1 in Florida. Zu jedem dieser Beispiele ließen sich seitenlange Beschreibungen gezielter Unmenschlichkeit verfassen. Dies gilt auch für die seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie mit nur kurzen Unterbrechungen anhaltende Lockdown-Situation, die sich zwar nicht persönlich gegen Peltier, sondern gegen alle Inhaftierenden im Bundesgefängnis Coleman 1 richtet, aber für ältere und kranke Gefangenen besonders belastend ist. Und Leonard Peltier zählt eben zu dieser Personengruppe der besonders vulnerablen Gefangenen. Für den Alltag bedeutet dies, dass die Inhaftierten täglich 22 bis 24 Stunden in ihrer Zelle eingesperrt sind, keine Freizeit-, Bewegungs- oder Einkaufsmöglichkeiten haben, unzureichende oder ausbleibende medizinische Versorgung. So hat Peltier seit 10 Jahren keinerlei zahnärztliche Behandlung mehr gehabt, soziale Kontakte eingeschränkt sind, Besuche vorzeitig unterbrochen oder kurzfristig untersagt werden, auch bei Anwälten reduzierte Möglichkeiten zu telefonieren oder E-Mails zu lesen bzw. zu beantworten, wobei es an den wenigen funktionierenden Telefonapparaten dann zu gewaltsamen Konflikten zwischen Inhaftierten kommt, was dann wiederum zum nächsten Lockdown führt. Es grenzt schon an ein Wunder, an Resilienz, dass Peltier all dies bis heute überlebt hat. Doch 2024 könnte für Peltier gleich in mehrfacher Hinsicht ein Jahr der Hoffnung werden. Als im Oktober 2023 indigene Aktivistinnen gemeinsam mit dem Autor des Artikels in Genf im Rahmen der 139. Sitzung des UN-Menschenrechtskomitees bei den Konsultationen und der Präsentation der US-Regierung zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, ICCPR, die Möglichkeiten hatten, auf die anhaltende Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten im Peltiers Fall hinzuweisen, antwortete eine Vertreterin des US-Justizministeriums, dass gegenwärtig ein Begnadigungsantrag für Peltier anhängig sei. Kevin Sharp, neben Jennifer Jones, einer der anwaltlichen Vertreter Peltiers, bestätigte uns dies. Außerdem kann Peltier nach der 2009 erfolgten letzten Begnadigungsablehnung durch die United States Parole Commission auch dort 2024 erneut einen Antrag auf Freilassung stellen. Und weiterhin gibt es zum Ende des US-Wahlkampfes noch die Chance einer Begnadigung durch Präsident Joe Biden. Dessen Parteikongress hatte 2022 Peltiers Freiheit in das Wahl- und Parteiprogramm einstimmig aufgenommen. 2024 bündeln sich daher mehrere Möglichkeiten, um im Kampf für Peltiers Freiheit anzusetzen. Vor diesem Hintergrund sowie dem vorstehenden 80. Geburtstag Peltiers im September haben sich nun in Abstimmung mit Peltiers Anwälten und Leonard Peltier europäische Gruppen aus 5 Staaten zusammengeschlossen, um durch koordinierte Kampagnen den zuständigen Stellen zu zeigen, dass der Fall Peltiers mehr denn je

much at all. Down about to smoke for my brother. I know you feel helpless, your prayers seem hopeless. Losing your focus, I'm praying when I smoke this. My sympathies go out to them two men's families. The government should have been there, senseless fatalities. An innocent man has been rotten away. But the U.S. don't care, one of us has to pay. Just like the Pine Ridge Reservation still has to suffer. Making my people pay cause of that murderer Custer. Like Floyd Westman said, he died for your sins. It was a battle the way it is, may the best man win. Think about manifest destiny, who gave you the ride. Abolish Indian people, hell yeah, we had to fight. Taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland. And messing with the Mexican, that was their other plan. But understand Mexico, they were all indigenous. And since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands. But what it stood for, I wonder if Custer eats his pants. Remember the ghost dance, it was murder in the verse. We never killed women. The children sitting up in church, we were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich sende hier aus dem Studio Ansage. Das ist einer von vier Sendetagen, die von Montags bis Donnerstag im freien Radio oder den freien Radios von Berlin und Brandenburg bestritten werden. Ihr könnt die freien Radios Berlin-Brandenburg hören in Berlin auf der 88,4 UKW und Potsdam und Umgebung auf der 90,7. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Überleben in der Massenhaftierung der USA, ein Angehörigeninterview. Im Januar 2024 tourte die Free Mumia-Kampagne durch einen Teil der deutschsprachigen Schweiz. Neben dem afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal, der bereits seit über 42 Jahren politischer Gefangener in den USA ist, ging es bei den Veranstaltungen auch um die Massenhaftierung von vor allem nicht weißen Menschen im sogenannten Land der Freien, dem Land of the Free. Dabei berichtete eine Angehörige eines föderalen Gefangenen über dessen Erlebnisse und Überlebensstrategien im größten Gefängnissystem der Welt und brachte ihre eigenen Eindrücke zum Ausdruck. Ich hatte die Gelegenheit, sie dazu Ende Januar 2024 zu interviewen und das hört ihr jetzt. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Ich sitze jetzt hier mit einer Angehörigen von einem föderalen Gefangenen aus Texas in den USA. Hallo. Hallo. Und du wirst mir jetzt was erzählen von deinen Besuchen und deinen Erlebnissen da in Texas und auch in anderen Bundesstaaten, in denen du wahrscheinlich vorher warst, ne? Genau. Also ich war bis jetzt in zwei Bundesstaaten. Zuerst war ich in Kentucky und dann in Pennsylvania. Es ist immer eine ziemliche Organisation, also damit man überhaupt besuchen gehen kann, braucht man diese Bewilligungen. Es ist auch immer eine Überraschung, ob alles klappt, weil dazwischen natürlich auch ganz, ganz viel passieren kann. Die Gefängnisse haben auch ganz unterschiedliche Eintrittskontrollen, ganz unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Es ist auch öfters vorgekommen, dass ich mit meinem Freund vorher keinen Kontakt haben konnte, weil er wieder mal im Schuh war. Schuh heißt eine Art von Isolationshaft, ne? Genau, weil vorher irgendetwas passiert ist und er in Isolationshaft kam. Und das heißt einfach Kontaktunterbruch. Er kann einmal im Monat ein Telefongespräch machen und hat aber keine Möglichkeit für E-Mails oder sonstigen Kontakt. Also Briefe geht natürlich, aber das ist ein bisschen mühsam mit der wöchentlich, also ein oder zwei Wochen Unterschied. Also Unterschied, bis du die Nachricht erhältst, die er geschrieben hat. Genau, bis ich die Nachricht erhalte und dann ist dazwischen schon so viel passiert, dass es wirklich keinen Sinn macht. Genau. Und wenn du da besuchen willst, dann wird er wahrscheinlich dich als Besucherin da eintragen oder wie läuft das? Genau, er muss mich als Besucherin eintragen und ich muss ein Besucherformular ausfüllen und eine Kopie des Reisepasses einschicken. Und Entschuldigung, das schickst du von Europa vorher schon hin, oder? Ja, genau, das schicke ich vorher schon hin. Und sie prüfen dann das alles. Sie können Besuche auch ablehnen. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber das können sie. Also wir hatten halt Special Visits, das heißt, dass wenn man vom Ausland kommt, dass man diese Special Visits bekommt. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere Gründe gibt für einen Special Visit. Das heißt, dass wir statt den üblichen 2 bis 4 Stunden Besuch 7-stündige Besuche durchführen können. Die Besuchstage sind aufgeteilt nach den Gefängnistrakten. Also zum Beispiel hat der eine Trakt nur am Samstag Besuchszeit und der andere nur am Sonntag. Und bei Special Visits kannst du Samstag und Sonntag jeweils 7 Stunden besuchen gehen. Das ist ja ein föderales Gefängnis, also ein Gefängnis der US-Regierung, nicht ein bundesstaatliches, in dem ja sehr viele Gefangene in den USA leben. Es ist ein USP. Okay, aber er ist doch ein föderaler Gefangener, oder? Also es hat gewechselt. Er war in Philadelphia, war er noch, hat dann dieses, also hat dann wie ein Telefon reingeschmuggelt. Und dann hat es gewechselt. Achso, dann hat er eine regionale Straftat begangen, genau, in ihren Augen und wurde dann ein Bundesstaat. Ja. Und du sagtest, dann war er in Kentucky. Ja, genau. Und jetzt ist er in Texas. Er war in Kentucky, dazwischen war er noch in Philadelphia, in Pennsylvania und jetzt ist er in Texas. Ja, genau. Und es hat nie mehr zurückgewechselt. Okay, das ist erstaunlich, weil ein Bundesstaatsgefangener bleibt doch in dem Bundesstaat, oder nicht? Das weiß ich nicht. Also ich kenne diese, ich habe von dieser Rundreise durch die gesamten USA von Gefangenen gehört. Mhm. Bisher waren das aber immer Beispiele von föderalen Gefangenen, also Gefangenen der US-Regierung. Mhm. Sehr bekannter Fall ist Leonard Peltier, der ist ja auch schon durch die halbe USA gereist im Laufe seiner 48 Haftjahre. Mhm. Na gut, das können wir jetzt von hier aus genau, nicht wissen. Ja, genau. Beschreib doch mal die Besuchssituation ein bisschen genauer. Wenn du es dann geschafft hast, alle diese Vorbereitungen erfolgreich zu bestehen und die Reise von Europa dahin machst und dann musst du ja wahrscheinlich auch von den großen Städten, wo du landest, einiges unternehmen, um dahin zu kommen, oder? Genau, also die Gefängnisse sind ja immer sehr, sehr abgelegen. Das erste Mal, als ich ihn besuchen gegangen bin, das war in Kentucky. Und dann war ich wirklich so super unvorbereitet. Ich konnte keinen Mietwagen mieten. Zuerst habe ich versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen, kann man nur vergessen. Dann habe ich mit Taxi oder anderen Möglichkeiten bin ich dann dorthin gekommen. Das war wirklich eine teure Sache. Und für mich war das so wirklich einschüchternd. Also schon diese Gebäude und wie man dorthin kommt, das war so auf einem Hügel. Und dann diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, also ich war im Winter dort und ich wusste nicht, also es hat eine lange Liste, was man alles tragen darf und was nicht. Und ich habe angefangen, die zu lesen und irgendwie bei Badeanzügen habe ich gedacht, naja, gut, ist wohl klar. Habe aber vergessen zu lesen, dass man Jacken auch nicht anziehen kann. Also bin ich dort mit dem T-Shirt, musste ich dort rein, es war super kalt. Man muss da so durch einen Metalldetektor, wie beim Flugzeug. Man muss die Schuhe ausziehen. Sie machen Drogentests, also so mit diesen Swipe-Tests. Ja, genau. Solche Geschichten und es geht wirklich richtig lange. Und man wartet andauernd. Also es kommen ja dann auch richtig viele Leute. Und dann, das war noch eine Covid-Situation. Also das heißt, es waren Non-Contact-Visits. Also bis jetzt hatten wir nur Non-Contact-Visits. Und wir waren einfach in einem kleinen Raum mit einer Plexiglasscheibe getrennt und er war auf der anderen Seite und wir hatten diese Telefonhörer, wo wir so miteinander sprechen konnten. Da waren, das kenne ich aus bundesdeutschen Gefängnissen manchmal, oft in Urhaftsituationen waren dort auch Leute anwesend, die euch beobachtet oder reingehört haben? Ja, also wenn Sie reingehört haben, haben wir das ziemlich gut gehört, also mit diesen Telefonhören. Also das rauscht dann so, also zuerst klickt es und dann rauscht es, also es ist ziemlich auffällig, wenn Sie reinhören. Und es hinten ist ein großer Raum, der war auch getrennt mit einer Plexiglasscheibe und die Leute saßen dann dort, aber das waren so für diese Kurzbesuche, also diese 2 bis 4 Stunden. Und ich war echt froh, dass ich nicht dort sein musste, weil es war mega laut, ne? Weil ja, man muss sich ja auch verstehen können. Viele Gefangene und ihre Angehörigen sitzen in einem großen Raum an einem langen Tisch, der in der Mitte eine Scheibe hat, so muss man sich das vorstellen. Und dann reden alle gleichzeitig und der Geräuschpegel ist sehr hoch. Genau, der Geräuschpegel ist mega hoch. Es hat so kleine wie Löcher in den Plexiglasscheiben, aber die sind dann auch so mit Filter oder keine Ahnung, was das ist. Aber man versteht sich kaum, deswegen sprechen dann alle auch laut. Und dort hat es immer mindestens 5 Angestellte des Gefängnisses, die dort sitzen und die Leute beobachten. Und dann zwischendurch, also weil ich bin halt ziemlich klein und ich saß auf so einem Plastikstuhl und ich konnte, also ich konnte ihn schon sehen, aber es war nicht sehr bequem, also habe ich mich so auf den Tisch gesetzt bei der Plexiglasscheibe und ja, da waren sie dann ziemlich schnell da und haben gesagt, dass ich mich runtersetzen soll und am nächsten Tag haben sie auch so ein Papier rangemacht, dass das nicht erlaubt ist. Do not sit on tables. Genau. Also sie kontrollieren das schon, was auch in diesen abgetrennten Räumen los ist. Aber hattest du das Gefühl, dass dein Bekannter, dein Freund, dass der vielleicht nur eingeschränkt erzählt hat oder konnte er offen reden über das, was er erlebt in seinem Alltag im Knast? Das war sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt in Kentucky, das war, für mich war das mega schlimm, aber es war halt wieder der erste Besuch. Und dann war alles neu und ich dachte, das ist sehr schlimm. Aber für ihn war das eigentlich insofern, dass ein guter Ort sein kann. Aber er wurde dort, sagte er, anständig behandelt. Er hat dort in der Küche gearbeitet und war angesehen in dem Sinn. Dort hat er schon offen gesprochen, aber er hat nicht viel Schlechtes gesagt. Weil er halt auch diese Privilegien, die er hatte, wollte er nicht verlieren. Und ich hatte auch das Gefühl, also es war eine Riesenaufregung, dass ich dort war, also dass dort jemand war, der aus Europa kam. Also ständig war mehr Personal da und er sagte, die kommen alle, um dich zu sehen. Also die kamen wirklich einfach zum Schauen, wer ist diese Person, die da aus Europa kommt. Und ich denke, deswegen hatte auch ich wie eine bessere Behandlung. Also sie waren wirklich nett. Und ich war auch 2-mal dort und es war dann, das 2. Mal war es noch extremer. Also da war wie so ein Angestellter vom Gefängnis war wie für mich zuständig, der war ständig da. Und ich habe noch so gesagt, sie arbeiten noch viel und sagte, nee, ich bin eigentlich... Ja, also es ist sehr ungewöhnlich, dass Gefangene Besuch aus anderen Ländern und vom anderen Kontinent bekommen. Ich denke, das ist wahrscheinlich überall auf der Welt so. Du sagtest, bei deinen ersten Besuchen hattest du den Eindruck, dass er sozusagen einen inneren Umgang mit den Verhältnissen hatte. War das später genauso oder hat sich das geändert? Nee, das hat sich extrem geändert. Also in Pennsylvania zum Beispiel, dort war er nur ein paar Monate, das war ganz, ganz schlimm für ihn. Dort war er eigentlich auch ständig nur in Isolation, also auch extra, weil er einfach sagte, die Verhältnisse dort, also mit den Gefangenen untereinander, aber auch mit dem Personal waren so schlimm, dass er eigentlich gar nicht auf der Unit oder im Hof sein wollte, weil er sagte, es ist so eine angespannte Stimmung, man weiß nicht, was passiert. Gewalt? Ja, extreme Gewalt. Also er hat auch von einem Erlebnis gesprochen in Isolation, bei dem ein Inhaftierter vom Personal so zusammengeschlagen wurde, dass er daran starb. Ja, das war einfach, er hatte einfach Angst. Oder Angst, er wusste einfach, wenn er hatte nicht mehr so viel Zeit abzusitzen und er hatte Angst, in Schwierigkeiten zu kommen, dass ihm dann mehrere Jahre wieder gibt. So. Also er versucht, seine Resthaftzeit in Isolationshaft abzusitzen. Ja, also das Gleiche macht er jetzt eigentlich auch jetzt ist er in Texas und er ist in einem, in der Program Unit, die eigentlich, sagt er, viel ruhiger ist, weil die Leute dort halt kurz vor der Entlassung sind und eigentlich nicht viel, es gibt nicht viel Gewalt dort. Und trotzdem sagt er, er isoliert sich selber von den Mitgefangenen, weil es immer irgendwie zu Schwierigkeiten kommen kann. Und es ja dann auch nicht so ist, dass er sich einfach zurücknehmen kann. Also man muss sich auch den Platz wie, also wie soll ich sagen, man lässt sich halt nicht alles gefallen, weil man sonst wirklich unten durch muss. Also das ist das, was er sagt. Mhm. Ja, das sind wahrscheinlich harte und traumatisierende Erlebnisse. Du sagtest ja, er hat nicht mehr so lange. Wann ist denn die anvisierte Freilassungstermin? Also der offizielle Entlassungstermin ist im Dezember 2025. Durch das, dass er jetzt dieses Programm macht und durch das, dass er auch eingewilligt hat, in ein Halfway House, also in dieses halboffene Vollzug zu wechseln, wird er wahrscheinlich ein Jahr vorher entlassen, also Dezember, spätestens Dezember 2024. Er wird sich bewusst sein, dass es sehr schwer für ihn sein wird, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden und so weiter. Aber ist er sich auch bewusst, dass er vielleicht auch medizinische, psychologische Hilfe brauchen wird nach all diesen Erlebnissen? Ja, über das hat er sehr, sehr lange nicht gesprochen. Und jetzt langsam, wo es eben so zur Richtung Entlassung geht, spricht er sehr oft darüber. Und er sagt, dass er in seinem Leben noch nicht so viele Leute sterben gesehen hat, wie seit er im Gefängnis ist, also mit Insassen. Und er auch wirklich in Frage stellt, wie er da rauskommen wird. Es ist die längste Haftstrafe, die er jetzt hat. Er war immer wieder in Gefängnissen, aber das war so ein paar Monate. Jetzt hat er 8,5 Jahre bekommen. Und er sagt schon, also er wird sehen, was das mit ihm macht. Und er hatte nach diesem Vorfall, von dem ich vorher erzählt hatte, dass eben jemand umgebracht wurde vom Personal, konnte er nicht mehr schlafen. Also er hatte wirklich... Er hörte die Schreie des Mannes, wenn er die Augen geschlossen hat, und das hat schon etwas mit ihm gemacht, natürlich. Wie das schlussendlich wird, ja, das werden wir sehen, aber er sagt schon, wenn er merkt, dass er das braucht, dann wird er schon schauen, dass er Therapie machen kann oder was auch immer, oder irgendwelche Selbsthilfegruppen oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Aber, ja. Ja, ich wünsche dir und ihm viel Glück in dieser Massenhaftierung der modernen Sklaverei der USA. Und vielleicht haben wir irgendwann mal die Chance, euch beide zu interviewen. Das wäre sehr schön, ja, und er würde sich sicher freuen. Ja, danke für dieses Gespräch. Danke dir. Prisoner, homie, time to eat, no waiting, I'm a sizzler, homie, caught a life crisis, man, you can ask about me, now I know I got the gift that can't rap without me, I'm sorry, boy, I'm sorry, Uncle Sam, I've been a bad boy, Mike Lowry, do I declare my checks or declare my independence, I can feel my future disappearing with my pension, bonsoir, child to the days of the undergrad, underage drinking, getting trees like a lumberjack, $80,000 and you claim you out of college, but those loans got you living off of PBJ and ramen. Gas high, can't afford the octane. No more thirsty Thursdays, only furlough Fridays. Government is shutting down, I'm thinking. Yeah, now these bars are coming out. So stand up for me one time. Suburbs to the city, hands up for me two times. Now can you holler back to me? Stand up for me one time. Suburbs to the city, hands up for me two times. Now can you holler back to me?